Zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichten am 9. Juni die Organisationen und Persönlichkeiten in verschiedenen Ländern Erklärungen und Stellungnahmen. Die britische Songun Politik Studiengesellschaft, die britische Juche Ideologie Studiengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das britische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 schätzten in ihrer gemeinsamen Erklärung und ein Mitglied des Zentralvorstandes der Solidaritäts- und Entwicklungspartei der Union von Myanmar und Sekretär des Regierungskomitees Yangon dieser Partei und der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens in ihren Stellungnahmen die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il um den Parteiaufbau hoch.